Bahn. Der Berliner bleibt ein lustiger Geselle. Im Kram der fehlende Laternenschein, bevölkerungspolitisch äußerst wertvoll sein. Ist unser Berlin auch verdunkelt? Der Berliner bleibt doch helle, denn er ist ein Optimist. Der Berliner bleibt doch helle, denn er ist ein Optimist. Ist uns das Laternenlicht? Nein, das fehlt uns nicht. Das kann auch dem Mond besorgen, und wenn der sich auch versteckt, das hat uns noch nie erschreckt. Ist unser Berlin auch verdunkelt, wir Berliner bleiben hell. Und wenn man noch dies oder das vermisst, wir Berliner bleibt ein lustiger Geselle. Es kann der fehlende Laternenschein bevölkerungspolitisch äußerst wertvoll sein. Wenn unser Berlin auch verdunkelt ist, der Berliner bleibt doch helle, denn er ist ein Optimist. Der Berliner bleibt doch helle, denn er ist ein Optimist. Unser Berlin auch verdunkelt ist, wir Berliner bleiben helle. Der Berliner ist doch helle, denn er bleibt ein Optimist.